In der DEVJK wurden neue Briefmarken herausgebracht. Die neuen Briefmarken haben zum Thema das Altersheim Pyongyang, den Nationalbaum Koreas Kiefer, die koreanischen traditionellen Kleidungen und verschiedene Arznei-Pflanzen.